Fünftes Buch, siebentes Kapitel, achtes Kapitel. Von Geschichte des Agathon, Teil 1. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon, Teil 1 von Christoph Martin Wieland. Fünftes Buch, siebentes Kapitel, achtes Kapitel. Siebentes Kapitel. Nachrichten zur Verhütung eines besorglichen Missverstandes. Beschluss des sechsten Kapitels, nebst einer Herzenserleichterung des Autors. Die Tugend pflegt man dem Aristoteles oder Horaz nachzusagen, ist die Mittelstraße zwischen zwei Abwegen, welche beide gleich sorgfältig zu vermeiden sind. Es ist ohne Zweifel wohlgetan, wenn ein Schriftsteller, der sich einen wichtigern Zweck als die bloße Ergötzung seiner Leser vorgesetzt hat, bei gewissen Anlässen anstatt des zaumlosen Mutwillens vieler von den neuern Franzosen lieber die bescheidene Zurückhaltung des jungfräulichen Virgils nachahmet, welcher bei einer Gelegenheit, wo die Angolas und Versorans alle ihre Malerkunst verschwendet und nichts besorget hätten, als dass sie nicht lebhaft und deutlich genug sein möchten, sich begnügt, uns zu sagen, dass Dido und sein Held in einer Höhle sich zusammenfanden. Allein wenn diese Zurückhaltung so weit ginge, dass die Dunkelheit, welche man über einen schlüpfrigen Gegenstand ausbreitete, zu Missverstand und Irrtum Anlass geben könnte, so würde sie, deucht uns, in eine falsche Scham ausarten, und in solchen Fällen scheint uns ratsamer zu sein, den Vorhang ein wenig wegzuziehen, als aus übertriebener Bedenklichkeit Gefahr zu laufen, vielleicht die Unschuld selbst ungegründeten Vermutungen auszusetzen. Wie missfällig also auch unsern Leserinnen der Anblick eines schönen Jünglings zu den Füßen einer selbst im Schlummer lauter Liebe und Wollust atmenden Danae billig sein mag, so können wir doch nicht vermeiden, uns noch etliche Augenblicke bei diesem anstößigen Gegenstande aufzuhalten. Man ist so geneigt, in dergleichen Fällen der Einbildungskraft den Zügel schießen zu lassen, dass wir uns lächerlich machen würden, wenn wir behaupten wollten, unser Held habe sich während der ganzen Zeit, die er nach dem Vorgeben der kleinen Tänzerin in dem Pavillon zugebracht haben soll, immer in der ehrfurchtsvollen Stellung erhalten, worin man ihn zu Ende des vorigen Kapitels gesehen hat. Ja, wir müssen besorgen, dass Leute, welche freilich keine Agathonen sind, vielleicht so weit gehen möchten, zu argwöhnen, dass er sich den tiefen Schlaf, worin Danae zu liegen schien, auf eine Art zu Nutze gemacht haben könnte, die sich ordentlicherweise nur für einen Faun schickt und welche unser Freund Johann Jakob Rousseau selbst nicht schlechterdings gebilliget hätte, so scharfsinnig er auch in einer note seines schreibens an d'alembert dasjenige zu rechtfertigen weiß was er eine stillschweigende einwilligung abnötigen nennet um nun unsern agathon gegen alle solche unverschuldete mutmaßungen sicher zu stellen müssen wir zur steuer der wahrheit melden daß selbst die reizende lage der schönen schläferin und die günstige leichtigkeit ihres anzugs welche ihn einzuladen schien seinen augen alles zu erlauben seine bescheidenheit schwerlich überrascht haben würden wenn es ihm möglich gewesen wäre der gewalt der empfindung welche sich aller kräfte seines wesens bemächtiget hatte widerstand zu tun er überließ also endlich seine seele der vollkommensten wonne ihres edelsten sinnes dem anschauen einer schönheit welche selbst seine idealische einbildungskraft weit hinter sich zurückließ und was nur diejenigen begreifen werden welche die wahre liebe kennen dieses anschauen erfüllte sein herz mit einer so reinen vollkommenen unbeschreiblichen befriedigung daß er alle wünsche alle ahnungen einer noch größern glückseligkeit darüber vergessen zu haben schien vermutlich denn gewiß können wir hierüber nichts entscheiden würde die schönheit des gegenstandes allein so vollkommen sie war diese sonderbare wirkung nicht getan haben allein dieser gegenstand war seine geliebte dieser umstand verstärkte die bewunderung womit auch die kaltsinnigsten die schönheit ansehen müssen mit einer empfindung welche noch kein dichter zu beschreiben fähig gewesen ist so sehr sich auch vermuten läßt daß sie den mehresten aus erfahrung bekannt gewesen sein könne diese namenlose empfindung ist es allein was den wahren liebhaber von dem satyr unterscheidet und was eine art von sittlicher grazie sogar über dasjenige ausbreitet was bei diesem nur das werk des instinkts oder eines animalischen hungers ist welcher satyr würde in solchen augenblicken fähig gewesen sein wie agathon zu handeln behutsam und mit der leichten hand eines sylphen zog er das seidene gewand welches amor verräterisch aufgedeckt hatte wieder über die schöne schlafende her warf sich wieder zu den füßen ihres ruhebettes und begnügte sich ihre nachlässig ausgestreckte hand aber mit einer zärtlichkeit mit einer entzückung und sehnsucht an seinen mund zu drücken daß eine bildsäule davon hätte erweckt werden mögen sie mußte also endlich erwachen und wie hätte sie auch dessen sich länger erwehren können da ihr bisheriger schlummer wirklich nur erdichtet gewesen war sie hatte aus einer neugier die in ihrer verfassung natürlich scheinen kann sehen wollen wie ein agathon in einer so sonderbaren gelegenheit sich betragen würde aber dieser letzte beweis einer vollkommnen liebe welche ungeachtet ihrer erfahrenheit alle annehmlichkeiten der neuheit für sie hatte rührte sie so sehr daß sie von einer ungewohnten und unwiderstehlichen empfindung überwunden in einem augenblick wo sie zum erstenmal zu lieben und geliebt zu werden glaubte nicht mehr meisterin von ihren bewegungen war sie schlug ihre schönen augen auf augen die in den wollüstigen tränen der liebe schwammen und dem entzückten agathon sein ganzes glück auf eine unendlich vollkommnere art entdeckten als es das beredteste geständnis hätte tun können o callias rief sie endlich mit einem tone der stimme der alle saiten seines herzens widerhallen machte indem sie ihre schönen arme um ihn windend den glücklichsten aller liebhaber an ihren busen drückte was für ein neues wesen gibst du mir genieße o genieße du liebenswürdigster unter den sterblichen der ganzen unbegrenzten zärtlichkeit die du mir einflößest und hier ohne den leser unnötigerweise damit aufzuhalten was sie ferner sagte und was er antwortete überlassen wir den pinsel einem correggio und entfernen uns doch wir fangen an wiewohl zu spät gewahr zu werden daß wir unsern freund agathon auf unkosten seiner schönen freundin entschuldiget haben es ist leicht vorauszusehen wie wenig gnade sie vor dem ehrwürdigen und glücklichen teil unsrer leserinnen finden werde welche sich bewußt sind oder wenigstens sich schmeicheln daß sie sich in ähnlichen umständen ganz anders als Danae betragen haben würden. Auch sind wir weit davon entfernt, diese allzu zärtliche Nymphe rechtfertigen zu wollen, so scheinbar auch die Liebe ihre Vergehungen zu bemänteln weiß. Indessen bitten wir gleichwohl die vorbelobten Lucretien um Erlaubnis, dieses Kapitel mit einer kleinen Nutzanwendung, auf die sie sich vielleicht nicht gefasst gemacht haben, schließen zu dürfen. Diese Damen, mit aller Ehrfurcht, die wir ihnen schuldig sind, sei es gesagt, würden sich sehr betrügen, wenn sie glaubten, daß wir die Schwachheiten eines so liebenswürdigen Geschöpfes, als die schöne Danae ist, nur darum verraten hätten, damit sie Gelegenheit bekämen, ihre Eigenliebe daran zu kitzeln. Wir sind in der Tat nicht so sehr Neulinge in der Welt, uns überreden zu lassen, daß eine jede, welche sich über das Betragen unserer Danae ärgern wird, an ihrer Stelle weiser gewesen wäre. Wir wissen sehr wohl, daß nicht alles, was das Gepräge der Tugend führt, wirklich echte und vollhaltige Tugend ist, und daß 60 Jahre oder eine gewisse Figur kein oder sehr wenig Recht geben, sich viel auf eine Tugend zu gut zu tun, welche vielleicht niemand jemals versucht gewesen ist, auf die Probe zu stellen. kurz, wir zweifeln mit gutem grunde, ob diejenigen, die von einer Danae am unbarmherzigsten urteilen, an ihrem platze einem viel weniger gefährlichen versucher als agathon die augen auskratzen würden. Und wenn sie es auch täten, so würden wir vielleicht anstehen, ihrer tugend beizumessen, was eben sowohl die mechanische wirkung unreizbarer sinne oder eines unzärtlichen herzens gewesen sein könnte. Unser augenmerk ist bloß auf euch gerichtet, ihr liebreizenden geschöpfe, denen die natur die schönste ihrer gaben, die gabe zu gefallen, geschenkt hat. Ihr, welche sie bestimmt hat, uns glücklich zu machen, aber welche eine einzige kleine Unvorsichtigkeit bei Erfüllung dieser schönen Bestimmung so leicht in Gefahr setzen kann, durch die schätzbarste eurer Eigenschaften, durch das, was die Anlage zu jeder Tugend ist, durch die Zärtlichkeit eures Herzens selbst, unglücklich zu werden. Euch allein wünschten wir überreden zu können, wie gefährlich jene Einbildung ist, womit euch das Bewusstsein eurer Unschuld schmeichelt, als ob es alle Zeit in eurer Macht stehen werde, der Liebe und ihren Forderungen Grenzen zu setzen. Möchten die Unsterblichen, wenn anders, wie wir hoffen, die Unschuld und die Güte des Herzens himmlische Beschützer hat, möchten sie über die eurige wachen? Möchten sie euch zu rechter Zeit warnen, euch einer Zärtlichkeit nicht zu vertrauen, welche, bezaubert von dem großmütigen Vergnügen, den Gegenstand ihrer Zuneigung glücklich zu machen, so leicht sich selbst vergessen kann? Möchten sie endlich in jenen Augenblicken, wo das Anschauen der Entzückungen, in die ihr zu setzen fähig seid, eure Klugheit überraschen könnte, euch ins Ohr flüstern, dass selbst ein Agathon weder Verdienst noch Liebe genug hat, um würdig zu sein, dass die Befriedigung seiner Wünsche euch die Ruhe eures Herzens koste. Achtes Kapitel. Welch ein Zustand, wenn er dauern könnte! Die schöne Danae war nicht von denen, welche das, was sie tun, nur zur Hälfte tun. Nachdem sie einmal beschlossen hatte, ihren Freund glücklich zu machen, so vollführte sie es auf eine Art, die alles, was er bisher Vergnügen und Wonne genannt hatte, in Schatten und Träume verwandelte. Man erinnert sich vermutlich noch, dass eine Art von Vorwitz oder vielmehr ein launischer Einfall die Macht ihrer Reizungen an unserem Helden zu probieren, anfangs die einzige Triebfeder der Anschläge war, welche sie auf sein Herz gemacht hatte. Die persönliche Bekanntschaft belebte dieses Vorhaben durch den Geschmack, den sie an ihm fand, und der tägliche Umgang, die Vorzüge Agathons und was in den meisten fällen die niederlage der weiblichen tugend wo nicht allein verursacht doch sehr befördert die ansteckende kraft der verliebten begeisterung welcher der göttliche plato mit recht die wundertätigsten kräfte zuschreibt alles dieses zusammengenommen verwandelte zuletzt diesen geschmack in liebe aber in die wahreste zärtlichste und heftigste welche jemals gewesen ist unserm helden allein war die ehre aufbehalten wenn es eine war ihr eine leidenschaft einzuflößen worin sie ungeachtet alles dessen was uns von ihrer geschichte schon entdeckt worden ist noch so sehr ein neuling war als eine vestalin kurz er und er allein war dazu gemacht den widerwillen zu überwinden den ihr die gemeinen liebhaber die schönen hyacinthe diese tändelnden gecken an denen nach ihrem eigenen ausdruck die hälfte ihrer reizungen verloren ging gegen alles was die miene der liebe trug einzuflößen angefangen hatten die meisten von denjenigen naturkündigern welche mit dem herrn von buffon dafür halten daß das physikalische der liebe das beste davon sei werden ohne bedenken eingestehen daß der besitz oder um unsern ausdruck genauer nach ihren ideen zu bestimmen der genuß einer danae an sich selbst betrachtet die vollkommenste art von vergnügen in sich schließe deren unsre sinnen fähig sind eine wahrheit welche ungeachtet einer art von stillschweigender übereinkunft daß man sie nicht laut gestehen wolle von allen völkern und zu allen zeiten so allgemein anerkannt worden ist, daß Carneades, Sextus, Cornelius Agrippa und Bayle selbst sich nicht getrauet haben, sie in Zweifel zu ziehen. Ob wir nun gleich nicht Mut genug besitzen, gegen einen so ehrwürdigen Beweis als das einhellige Gefühl des ganzen menschlichen Geschlechts abgibt, denjenigen Vergnügungen der Liebe, welche der Seele eigen sind, den Vorzug vor jenen öffentlich zuzusprechen, so werden doch nicht wenige mit uns einstimmig sein, daß ein Liebhaber, der selbst eine Seele hat, im Besitz der schönsten Statue von Fleisch und Blut, die man nur immer finden kann, sogar jene von den neuern Epikureern so hoch gepriesene Lust nur in einem sehr unvollkommnen Grad erfahren würde, und daß sie allein von der Empfindung des Herzens jenen wunderbaren Reiz empfange, welcher immer für unaussprechlich gehalten worden ist. Bis Rousseau, der Stoiker, sich herabgelassen hat, sie in dem 45. der Briefe der neuen Heloise zu schildern. Ohne Zweifel sind es Liebhaber wie Saint-Preux und Agathon, welchen es zukommt, über die berührte Streitfrage einen entscheidenden Ausspruch zu tun. sie welche durch die feinheit und lebhaftigkeit ihres gefühls eben so geschickt gemacht werden von den körperlichen als durch die zärtlichkeit ihres herzens und durch ihren innern sinn für das sittliche schöne von den moralischen vergnügungen der liebe zu urteilen. Und wie wahr, wie natürlich werden nicht diese, wofern es anders noch ihresgleichen in diesem verderbten Zeitalter gibt, jene Ausrufung finden, die den Verehrern der animalischen Liebe unverständlicher war als eine etruskische Aufschrift den Gelehrten. O, entziehe mir immer diese berauschenden Entzückungen, für die ich tausend Leben gäbe. Gib mir nur das alles wieder, was nicht sie, aber tausendmal süßer ist als sie. Die schöne Danae war so sinnreich, so unerschöpflich in der Kunst, ihre Gunstbezeugungen zu vervielfältigen, den innerlichen Wert derselben durch die Annehmlichkeiten der Verzierung zu erhöhen, ihnen immer die frische Blüte der Neuheit zu erhalten und alles Eintönige, alles, was die Bezauberung hätte auflösen und dem Überdruss den Zugang öffnen können, klüglich zu entfernen. Dass sie oder eine andere ihresgleichen den Herrn von Buffon selbst dahin gebracht haben könnte, seine Gedanken von der Liebe zu ändern. Diese glückseligen Liebenden brauchten, um ihrer Empfindung nach den Göttern an Wonne gleich zu sein, nichts als ihre Liebe. Sie verschmähten itzt alle jene Lustbarkeiten, an denen sie vorher so viel Geschmack gefunden hatten. Ihre Liebe machte alle ihre Beschäftigungen und alle ihre Ergötzungen aus. Sie empfanden nichts anders, sie dachten an nichts anders, sie unterhielten sich mit nichts anderm. Und doch schienen sie sich immer zum ersten Mal zu sehen, zum ersten Mal zu umarmen, zum ersten Mal einander zu sagen, dass sie sich liebten. Und wenn sie von einer Morgenröte zur andern nichts anders getan hatten, so beklagten sie sich noch über die Kargheit der Zeit, welche zu einem Leben, das sie zum Besten ihrer Liebe unsterblich gewünscht hätten, ihnen Augenblicke für Tage anrechne. Welch ein Zustand, wenn er dauern könnte, ruft hier der griechische Autor aus. Ende von 5. Buch, 8. Kapitel.